Ein Bier ist ein Bier und ein Rotwein, oder? Unsere Lieblingsrussin Alia Begischewa weiß, dass die Deutschen im Restaurant pragmatisch sind, aber dann trotzdem oft alles besser wissen. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Die westlichen Industrienationen werden oft als Überflussgesellschaften kritisiert, weil sie von allem zu viel haben. Zu viel Kleidung, zu viel Plastik, zu viele Joghurtsorten im Supermarkt. Vor lauter Konsumieren haben die Menschen vergessen, was wirklich wichtig ist. Nächstenliebe, helfen, die Lust am Teilen und so weiter. Schaut man also ganz genau hin, stellt man schnell fest, wer die wahren Schurkenstaaten sind. Nicht der Iran, Kuba und auf gar keinen Fall Nordkorea. Wer jetzt aber auf Deutschland mit dem Finger zeigt, dem muss ich ganz klar widersprechen. In Deutschland leben die Menschen ziemlich asketisch. Zum Beispiel gilt Deutschland doch als das Land des Bieres. Aber haben Sie hier schon einmal in der Kneipe Bier bestellt? Selten wird der Kellner Sie mit vielen Biersorten belästigen. Eigentlich gibt es nur eine Frage: hell oder dunkel? Dann vielleicht noch: soll es vom Fass sein? Die Biermarke ist für die Entscheidung weniger wichtig. Man muss dann nur noch wissen, wie viel Durst man hat. Soll es ein kleines oder ein großes Bier sein? Achtung, in Bayern hat der Gast diese Option eigentlich nicht. Hier bekommt man automatisch mindestens einen halben Liter. Auch beim Wein hat in Deutschland keiner die Qual der Wahl. Probieren Sie es aus. Setzen Sie sich irgendwo hin und bestellen Sie ein Glas Rotwein. Das kriegen Sie. Ohne diese ganzen Cabernet, Merlot, Pinot-Reden des Kellners, der im Fernsehen von ein paar Weinsorten gehört hat. Ich meine, sogar eine Gesetzmäßigkeit entdeckt zu haben. Das Rotweinglas ist umso voller, je asketischer die Weinkarte ist. Da haben wir es doch mit der Lust am Teilen. Das Gleiche gilt auch für Weißwein. Weißwein bestellen, Weißwein bekommen. Alles, was perlt, nennen die Deutschen nüchtern Sekt und finden es nicht wichtig, ob er aus den neuen Bundesländern, aus Spanien oder aus Frankreich kommt. Prost, Neujahr! So herrlich einfach kann das Leben sein. Das beste Beispiel für die Askese aber ist die Weißweinschorle. Hier werden nicht nur die Rebsorten völlig ignoriert, der Wein wird auch noch mit Wasser gemischt. Eine wahre deutsche Spezialität. Die armen Österreicher, die sich zwischen einem Kapuziner, einem Braunen und einer Melange entscheiden müssen, wenn sie Kaffee trinken wollen. Und das ist noch nicht mal die Hälfte aller Möglichkeiten. Was für ein Albtraum. Was für ein Überfluss. Was für eine Schurkenstaaterei. Und dann schauen sie auch noch herablassend auf die Deutschen, die einfach nur Kaffee wollen. Sie verstehen gar nicht, was das überhaupt sein soll. Kaffee mit Betonung auf dem A. Die Bewohner der Alpenrepublik betonen nämlich das E am Ende. So funktioniert das nicht mit der Nächstenliebe. Kein Wunder, dass Deutsche im Ausland Probleme mit dem ganzen Überfluss haben und zum Beispiel in Italien direkt nach dem Mittagessen Due Cappuccino bestellen. Das ist natürlich grammatikalisch falsch. Vor allem aber trinken die Italiener nach dem Essen einfach einen Kaffee. Oder die Deutschen erklären, dass der Wein korkt. Leider oft dann, wenn die Weinflasche einen Schraubverschluss hat. Oder sie lassen das ganze Restaurant hören, dass sie Chianti richtig aussprechen. Was eigentlich auch nur ein Beweis dafür ist, dass sie ganz nette Leute sind. Und ein paar Fremdwörter haben noch niemandem geschadet.